er denn gerührt? Links, links, links, links. Die Arbeiterklasse marschiert. Wir fragen euch nicht nach Verband und Partei. Seid ihr nur ehrlich im Kampf mit dabei gegen Unrecht und Reaktion? Wir sind durch die Not, durch den Hunger vereint. Uns binden die Opfer im Kampf vor dem Feind. Unsere Lieder der Revolution. Roter Wedding, grüßt euch Genossen. Haltet die Fäuste bereit. Haltet die Roten, Reihen geschlossen. Dann ist der Tag nicht mehr weit. Wird weitergeführt. Links, links, links, links. Ein Lumpenberg kapituliert. Wir tragen die Wahrheit von Haus zu Haus und jagen die Lüge zum Schornstein hinaus, wie Karl Marx es und Lenin gelehrt. Und schlug auch der Feind unsere Besten tot. Der Wedding kommt wieder, Berlin bleibt rot, damit Deutschland den Deutschen gehört. Roter Wedding, grüßt euch Genossen, haltet die Fäuste bereit. Haltet die roten Reihen geschlossen,